بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Folgendes: Wir sind jetzt beim Kapitel über die Regelungen über Al-Wudu, über die Gebetswaschung. Und davon ausgehend, oder wir sagen, dass Allah hat im Koran einen Vers offenbart, der uns vorschreibt, wie wir unseren Wudu zu vollziehen haben. Er sagte: Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht. وأيديكم إلى المرافق, und die Hände bis zu den Ellbogen. وامسحوا برؤوسكم, und streicht über den Kopf. وأرجلكم إلى الكعبين, und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Dieser Vers ist der Vers, von dem wir jetzt ausgehen, auf dem die Regelungen alle aufgebaut sind. Dieser edle Vers hat es zur Pflicht gemacht, dass man sich wäscht, bevor man sich zum Gebet, zum rituellen Gebet, was man As-Salah nennt. As-Salah ist das, was wir bezeichnen mit dem Gottesdienst, der mit Allahu Akbar anfängt und mit Assalamu alaikum wa rahmatullah aufhört und aus Ruku' und Sujud besteht. Und der Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers uns diejenigen Körperteile klar gemacht, die wir zu waschen haben. Und diejenigen, über die wir streichen müssen beim Wudu. Und er hat auch klar gemacht, von wo bis wohin sie gewaschen werden müssen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann durch seine Worte und durch seine Tat noch verdeutlicht, wie der Wudu auf die vollkommenste Art und Weise vollrichtet werden kann. Und die Gefährten nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben dies ebenfalls getan, indem sie manchmal danach gefragt wurden, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzogen. Und dann haben sie nicht ihnen erklärt, sondern teilweise haben sie einfach gesagt, bringt mir Wasser. Und dann hat man ihnen Wasser gebracht, dann haben sie den Wudu vor den Augen der Fragenden vollzogen. Und das war die beste Art und Weise, wie man das den Menschen beibringen konnte. Und dieser Gottesdienst, Al-Wudu, besteht, oder für ihn gibt es Voraussetzungen, für die Gültigkeit des Wudu, und es gibt auch Pflichtteile des Wudu, das heißt Furud oder Wajibat. Das ist in diesem Fall das gleiche, es gibt keinen Unterschied beim Wudu zwischen Fard und Wajib, denn man muss diesen Fard und Wajib vollbringen. Wenn man ihn nicht vollbringt, dann hat man keinen Wudu gemacht. Und es gibt Sunan, Dinge, die den Wudu vollständig machen, wie wir alle wissen, wie bei allen anderen Gottesdiensten auch. Und die Voraussetzungen für den Wudu sind die folgenden. Die erste Voraussetzung ist der Islam. Und deswegen ist der Wudu, wie jeder andere Gottesdienst auch, von einem Nicht-Muslim ungültig. Die zweite Voraussetzung ist Al-Aql. Al-Aql ist, dass die Person im vollen Besitz der geistigen Kräfte ist. Denn sonst würde sie ja gar nicht angesprochen werden. Und das heißt, der Gottesdienst ist nicht gültig von jemandem, der zum Beispiel geisteskrank ist, weil er auch gar nicht das machen kann für Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß ja gar nicht, was er tut. Er ist nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte. Dann An-Niyya. An-Niyya ist die Absicht. Und deswegen, wenn jemand nur beabsichtigt hat, Wudu zu machen, um sich abzukühlen oder um sich zu reinigen von irgendwelchem Schmutz, dann ist sein Wudu ungültig, auch wenn er es auf die gleiche Art und Weise gemacht hat wie jemand, dessen Wudu gültig ist, weil er eben die richtige Absicht gehabt hat. Und die Absicht ist, der Beleg dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Bayyinah, wo er uns angeordnet hat, ihm in der Religion gegenüber aufrichtig zu sein. فَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. So dient Allah ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Und das weist auf die Absicht hin. Und Al-Ikhlas auf Arabisch bedeutet eben, dass man die Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala tut. Das ist die Absicht. Und der Wudu ist eine Ibadah, ein Gottesdienst. Insofern ist die Absicht hier Voraussetzung für die Gültigkeit. Und wir kennen, es gibt eine bekannte Meinung zwischen den Fuqaha, ist die Niyya eine Voraussetzung für die Gültigkeit oder ist es ein Bestandteil? Wie dem auch sei, das spielt keine große Rolle. In beiden Fällen muss man die Absicht haben. Und der zweite Beleg ist eben die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der erste Hadith bei Bukhari, wo er gesagt hat: Innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Das heißt, Die Taten werden mit Absichten vollzogen und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Oder man kann auch übersetzen, die Taten sind gemäß den Absichten und jeder erhält das, was er beabsichtigt hat. Na, und außer beim Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, in seinem Madhab ist bei Al-Wudu und bei Al-Ghusl die Niyya keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gottesdienstes. Und das hängt damit zusammen, dass sie der Ansicht sind, dass Al-Wudu und Al-Ghusl eine Art, ein Mittel zum Zweck ist. Das ist ein Mittel, damit man das Gebet verrichten darf. Und kein Gottesdienst an sich. Oder kein Gottesdienst, der an sich beabsichtigt ist. Und dann man tut es, damit man einen anderen Gottesdienst verrichten kann. Und für die Mittel, die einem zu Gottesdiensten führen, gilt keine Voraussetzung für die Gültigkeit, also ist die Absicht keine Voraussetzung für die Gültigkeit. Wie zum Beispiel jemand, der, sie haben begründet, mit zum Beispiel, wenn jemand zur Moschee gehen möchte und er steigt in sein Auto ein oder auf sein Reitpferd und geht zur Moschee, dann, oder er läuft zur Moschee und er hat gar nicht die Absicht gehabt, zur Moschee zu gehen, er kam trotzdem dort an, weil er spazieren gegangen ist und dann rief es zum Gebet, dann trotzdem sagen sie, wird er für seinen Gottesdienst belohnt, auch wenn er nicht diesen Weg beabsichtigt hat zu gehen. Und das haben sie als Begründung aufgeführt. Und wie dem auch sei, die richtige Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, weil der Wudu ist ein Gottesdienst und Allah SWT hat uns angeordnet, dass wir ihm dienen sollen und ihm gegenüber aufrichtig der Religion sein sollen. Und der Wudu ist in Allah SWT angeordnet und wir vollziehen es, weil er es uns angeordnet hat. Und somit ist es für uns ein Gottesdienst, also eine Ibadah Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und, liebe Geschwister, nebenbei gemerkt, darf ich vielleicht auf folgende Sache hinweisen. Und zwar, jetzt haben wir gehört, dass die Ansichten der vier Gelehrten, die drei sagen, dass das die Absicht ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit. Und Abu Hanifa, rahimahullah, bei ihm war es keine Voraussetzung für die Gültigkeit. Und jetzt mag sich jemand fragen und wundern, warum erwähnen wir immer nur von vier Gelehrten die Ansichten? Und besteht der Islam etwa nur aus vier Gelehrten? Erstmal, der erste von ihnen war Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Er ist im Jahr 80 geboren. Und der letzte von ihnen war Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, im Jahr 241 ist er gestorben. Natürlich, wenn ich die Jahre meine, dann meine ich die Jahre Hijra, Jahre. Und diese Imame, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, haben viele Schüler gehabt, diese vier besonders, haben viele Schüler gehabt, die sich darum gekümmert haben, die Aussagen ihrer Imame schriftlich niederzulegen, zu hören, aufzuschreiben, zu ordnen und dann auch weiterzugeben. Und das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch andere Ulama gegeben hat. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Ulama gegeben hat, die so viel Wissen gehabt haben, wie sie auch. Die so viel Wissen gehabt haben, wie sie auch, diese vier Gelehrten. Vielmehr gab es das. Und zwar während ihrer Zeit, vor ihrer Zeit und auch nach ihrer Zeit. Und deswegen, wenn man die Bücher der Fuqaha liest, liest man, dass sie nicht nur die Meinungen dieser vier Gelehrten erwähnen, sondern sie erwähnen auch die Meinungen anderer Ulama, anderer bekannten Fuqaha, wie zum Beispiel Al-Awza'i, rahimahullah, der in Asham war. Und er war ein Imam, er war ein Faqih, er war ein Muhaddith, also Faqih, Fiqh-Gelehrter, Muhaddith, Hadith-Gelehrter, und Imam ist ein Titel, den man ihm gegeben hat, weil er ein großer Gelehrter war. Und genauso Al-Awza'i, Entschuldigung, genauso Al-Layth ibn Sa'ad in Ägypten, und er war auch ein Hadith-Gelehrter und ein Faqih. Und auch Sufyan al-Thawri in Al-Kufa im Irak, und genauso Sufyan ibn Uyayna in Mekka, und andere Gelehrte wie Ishaq ibn Rahuya, rahmatullah alayh, die bekannt geworden sind auf dem Gebiet des Fiqh. Und wie gesagt, zum Beispiel ist überliefert, dass Imam al-Shafi'i, rahmatullah, folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, Al-Layth afqah min Malik, lakin dayya'ahu ashabuhu wa lam yakun lahu ashabu yunshiruna madhhabah. Das heißt, er sagte, Imam Shafi'i sagte über Imam Malik, er sagte, Al-Layth ibn Sa'd, den ich erwähnt habe, ist auf dem Gebiet des Fiqh mehr wissender und bewanderter im Fiqh als Imam Malik. Doch seine Freunde haben ihn, wie sagt man, im Stich gelassen. Doch seine Freunde haben ihn im Stich gelassen und er hatte keine Freunde gehabt, die seinen Madhab verbreitet haben. Und das sagt man Shafi, er wurde sein Lehrer, Imam Malik, einer seiner Lehrer gewesen, ja. Aber die Wahrheit hat er ein Anrecht darauf, dass man es sagt. Und deswegen wissen wir, dass es auch andere große Ulama gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht die Religion nur vier Gelehrten offenbart, sondern diese Gelehrten selbst haben ja Lehrer gehabt, wie wir selbst wissen, und auch Schüler hervorgebracht, die bekannt geworden sind. Und was ich auch mal gerne erwähne, ist, dass Imam Shafi'i rahimahullah, man schreibt ihm zu, dass er der erste Gelehrte war, der ein Buch verfasst hat über Usulul Fiqh, über die Grundlagen des Fiqh. Und wenn jemand ein Buch schreibt über Grundlagen des Fiqh, das heißt ja, er schreibt auf, wie ein Faqih vorgehen muss, dass er, wie er handeln muss. Was muss er machen, wenn ein Hadith Hassan ist, ein Hadith ist Sahih? Welcher Hadith geht vor? Das muss ja irgendwie festgelegt werden. Ja? Oder wenn ein Hadith meinetwegen offensichtlich einer anderen widerspricht, ja? Was macht er in so einem Fall? Was für Möglichkeiten kann es geben? Warum widersprechen sie sich? Und so weiter und so fort. Und er war der Erste. Und wenn er solche Regelungen aufgeschrieben hat und viele Gelehrten nach ihm, dann weist es ja darauf hin, dass man danach handeln soll. Und was für einen Sinn machte es, wenn er diesen Fiqh nur, oder diese Usul Fiqh nur für sich selbst geschrieben hätte? Kein anderer dürfte danach handeln. Nein, das ist nicht, war nicht im Sinne dieser Gelehrten gewesen, sondern genauso wie es damals Gelehrte gegeben hat, die den Fiqh gelernt haben, weitergegeben haben, so gibt es auch heutzutage Gelehrte, die den Fiqh lernen und weitergeben. Sicherlich haben sie eine sehr besondere Stellung in der Religion, weil sie, wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie so gesegnet, dass sie dass sie erstmal anerkannt sind und unter allen Muslimen und dass sie auch Schüler gehabt haben und dass ihre Meinungen bis an den heutigen Tag und noch in Zukunft auch noch gelehrt werden und subhanallah, dass sie auch die Grundbausteine im Fiqh gelegt haben, die wesentlichen Grundbausteine im Fiqh gelegt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und sich ihrer erbarmen und ihnen und sie segnen und ihre Sünden vergeben und ihre Stellung im Paradies bis zu Aliyin erhöhen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum bitten. Und nach diesem kleinen Ausflug kehren wir zurück und sagen, zu den weiteren Voraussetzungen der Gültigkeit des Wudu gehört, dass man Wasser verwendet, das Tahur ist. Und wir haben gesprochen, dass es verschiedene Arten von Wasser gibt und wir haben gesagt, dass das Wasser, und jetzt sagen wir, dass das Wasser, das man verwendet für Al-Wudu, muss Tahur sein, das heißt rein und reinigend. Und reinigend, das ist das Wasser, wie zum Beispiel das natürliche vorkommende Wasser, wie in Bächen, in Flüssen, in Meeren, in vom Himmel und anderes. Ja. Und deswegen, wenn das Wasser also nicht Tahur ist, sondern nur Tahir ist, oder Najis ist, dann ist das Wasser nicht, dann kann man damit kein Wudu machen. Und dann gilt es nicht. Und unter manchen Gelehrten ist auch eine weitere Voraussetzung, dass das Wasser nicht gestohlen worden ist. Denn wenn es verboten ist, Wasser ist, darf man bei manchen Ulama auch kein Wudu damit machen. Aber die richtigere Ansicht ist, dass das Verbot bezieht sich auf das Stehlen und nicht auf das Wudu machen mit dem Wasser. Und insofern ist das Wudu gültig, aber das Wasser, das man gestohlen hat, hätte man nicht stehlen dürfen und man muss es wieder natürlich dafür Ersatz leisten. Na. Nur nebenbei gemerkt, was die Absicht angeht, die Absicht auszusprechen beim Salah oder beim Wudu ist eine Neuerung in der Religion, eine Bid'ah. Und die Absicht auszusprechen darf man nur zum Beispiel beim Opfern oder wenn man, also zum Beispiel beim Opfern, wenn man opfert für jemand anderes, Eid al-Adha, dann sagt man, oh Allah, das ist für mich oder das ist für jemand anderes, wie der Prophet Satan gemacht hat. Als er geopfert hat, hat er geopfert für alle, die von seiner Umma nicht geopfert haben. Und er hat das ausgesprochen, deswegen ist er uns überliefert worden. Und genauso beim Hajj, wenn man in den Ihram-Zustand eingeht, sagt man, Labbaik Allahumma Hajjan oder Umratan oder Hajjan wa Umra, also man beabsichtigt, einen Hajj zu vollziehen oder Umra oder beides. Das spricht man als Mann laut aus. Und das sind die zwei Begebenheiten, wo man seine Nähe ausspricht. Aber was manche Leute machen, beim Wudu oder beim Gebet besonders, sie sagen sich dann so Sätze vor, wie zum Beispiel, ich beabsichtige, jetzt mein Zuhur-Gebet zu verrichten oder noch längere Formeln. Das alles hat mit der Sunna nichts zu tun. Denn die Absicht ist im Herzen. Denn die Absicht ist im Herzen. Und auch bei diesen beiden Gottesdiensten ist die Absicht auch im Herzen. Also auch beim Opfern und auch beim Hajj ist die Absicht auch im Herzen. Das heißt, wenn ich ausspreche etwas Lautes und sage, oh Allah, ich möchte ein Hajj machen und ich habe in meinem Herzen aber die Absicht Umrah gehabt, das zählt, was im Herzen ist und nicht, was er ausgesprochen hat. Was zählt, was im Herzen ist, nicht, was er ausgesprochen hat. Und liebe Geschwister, auch Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu ist, dass man auch rein gewesen ist. Nachdem man seinen Notdurft verrichtet hat, muss man sich auch gereinigt haben durch Istijmar oder Istinja, inshallah, wie wir auch sehen werden. Und was auch für die Voraussetzung des Wudu wichtig ist, ist, dass man, dass man nicht auf den Körperteilen hat, die man waschen muss, was das Wasser abhält, davon dahin zu gelangen. Zum Beispiel, wenn man Erde hat auf den Finger, wenn die Finger direkt Erde oder Teig oder Wachs oder bei Frauen wasserundurchlässiger Fingernagel oder was weiß ich, was alles für Make-up-Sorten gibt. Egal, was das Wasser nicht durchlässt, das muss beim Wudu dann vorher wegnehmen, denn das Wasser muss gelangen an die entsprechenden Körperteile, die wir inshallah erwähnen werden. Oder auch irgendwelche Drecksorten oder auch dicke Farben. Also irgendetwas, was das Wasser davon abhält, zu den entsprechenden Körperteilen zu gelangen. Na. Und eine Sache, die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, möchte ich aber trotzdem noch nachtragen, weil das wichtig ist. Und zwar, in Bezug auf die Absicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innama al-a'mal bin-niyyat, das heißt, Taten sind gemäß den Absichten. Ist es entscheidend, was für eine Absicht man hat, wenn man Wudu macht? Ist es entscheidend, was für eine Absicht man hat, wenn man Wudu macht? Normalerweise, was die meisten Menschen machen, ist, sie machen Wudu, damit sie rein sind. Damit dieser Schmutz im übertragenen Sinne entfernt ist. Oder damit sie alle Gottesdienste verrichten dürfen, für die Wudu Voraussetzung ist. All diese Absichten, oder sie beabsichtigen, Wudu zu machen, um ein Pflichtgebet zu verrichten. Und wenn man eine von diesen drei Absichten hat, ist es kein Problem, und man darf alles machen, mit dem man für das Wudu Voraussetzung ist. Allerdings, wenn man verabsichtigt hat, Wudu zu nehmen, um ein freiwilliges Gebet zu verrichten, dann muss man aufpassen. Denn die offensichtliche Bedeutung des Hadithes ist, dass man das erhält, was man beabsichtigt hat. Und man erhält den Wudu, den man beabsichtigt hat, für das, was man dafür beabsichtigt hat. Und wenn man nur beabsichtigt hat, ein freiwilliges Gebet zu verrichten, darf man dann mit seinem Wudu kein Pflichtgebet verrichten. Und wenn man mit dem Wudu beabsichtigt hat, Koran zu lesen, hat man nicht das Recht, damit ein Gebet zu verrichten. Und so gibt es eine Reihenfolge, gemäß dem, was ich gerade eben gesagt habe. Und deswegen, wenn man allerdings beabsichtigt, allgemein, dass man entweder ein Pflichtgebet verrichtet, alles andere steht darunter, dann darf man alles andere machen. Oder man beabsichtigt, rein zu sein für alle Gottesdienste, für die man Wudu braucht, dann ist das erlaubt. Dann ist das erlaubt und man darf damit alles andere machen, wofür man Wudu braucht. Na. Und wenn man zum Beispiel etwas gemacht hat, wodurch man sein Wudu verliert, dann braucht man ein Wudu nur einmal zu machen. Also wenn man zum Beispiel einmal etwas gemacht hat, was Wudu verliert, dann braucht man nur einmal Wudu machen. Wenn man zweimal Sachen gemacht hat, die den Wudu annullieren, braucht man auch nur einmal den Wudu machen. Denn man beabsichtigt ja, rein zu sein. Oder eins von diesen Absichten hat man ja gehabt. In allen Absichten ist beinhaltet, dass alle Unreinheiten im übertragenen Sinne entfernt werden. Und als Belohnung für den richtigen Wudu hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgenden Hadith versprochen. Er sagte, oder folgende Belohnung versprochen, er sagte: Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Das heißt, der Prophet hat nämlich ein Wudu vollzogen. Ja? Und dann hat er gesagt: Wer in etwa so Wudu durchführt, wie ich Wudu gerade eben, oder wie ich Wudu vollzogen habe, und danach zwei Gebete verrichtet, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما, und danach zwei Gebete verrichtet und in diesen beiden Dingen nicht redet, غفر الله له ما تقدم من ذنبه, dem vergibt Allah alle seinen vergangenen Sünden. Und gemeint ist mit in diesen beiden nicht redet, gemeint ist damit, dass er nicht mit sich selbst redet über irgendwelche Angelegenheiten des Diesseits und was damit zusammenhängt und was nichts mit dem Gebet zu tun hat. Das heißt, während dem Wudu denkt er nicht an Dunya des Diesseits. Und während er und wenn er dann seine Gebet verrichtet, diese nach dem Wudu, denkt er auch während dem Gebet nicht an das Diesseits. Und wenn so ein Gedanke zu ihm kommt, dann wehrt er diesen Gedanken ab. Und wenn jemand das gemacht hat, dann ist ihm versprochen worden von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihm seine vergangenen Sünden alle vergeben worden sind. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, bei Muslim, Al-Darimi, Ahmad, Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Aber bei Ibn Majah ist nicht diese Einschränkung gewesen, la yuhaddith fihima, das heißt, er redet in diesen beiden nicht mit sich selbst. Das ist nicht, aber in anderen Hadithen ist das alles erwähnt. Dann, wir haben den Vers gelesen. Der Vers ist ja auf Seite 108 in Surat al-Ma'ida, Surah Nummer 5, Vers Nummer 6. Allah subhanahu wa ta'ala, ich lese noch den Vers vor, hat uns in diesem Vers fünf Pflichtteile erwähnt. Die vier sind offensichtlich, der fünfte wird gleich deutlich. Oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zum Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Das waren vier Körperteile. Und der fünfte wird gleich offensichtlich sein. Also das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erwähnt hat, ist das Waschen des Gesichtes, und zwar das vollständige Gesicht. Und das Gesicht beginnt da, wo der Haaransatz ist, wo normalerweise über der Stirn der Haaransatz anfängt. Das heißt, normalerweise sagt man das halt, weil es gibt ja Leute, die keine Kopfhaare haben, dort beginnt es trotzdem an der gleichen Stelle, da wo normalerweise der Haaransatz anfängt, und unteren Teil des Gesichtes am Ende des Kinns, und bis zu den Ohrläppchen, horizontal gesehen, bis zu den linken und rechten Ohrläppchen. Das ist das Gesicht. Und zum Waschen gehört, dass man nicht nur streicht, sondern dass man Wasser nimmt und es draufkippt irgendwie. Also Wasser nimmt und drauf tut. Und es ist auch erst Waschen, wenn Wasser tropft. Wenn auf Wasser tropft von dem Körperteil, dass man waschen muss. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet in Bezug auf das Gesicht und in Bezug auf andere Körperteile, die wir gleich sehen werden. Und zum Waschen des Gesichtes gehört dazu, wobei es allerdings Meinungsverschiedenheit unter den Ulama gibt, zum Waschen des Gesichts gehört Al-Madmada und Al-Istinshaq dazu. Al-Madmada ist das Ausspülen des Mundes und Al-Istinshaq ist das Ausspülen der Nase. Wer also sein Gesicht wäscht und das Ausspülen des Mundes unterlässt oder der Nase, dann ist sein Wudu nach der einen Ansicht nicht gültig. Und die Ansicht der Mehrheit der Ulama ist, dass das Madmada und Al-Istinshaq Sunna ist und nicht dazugehört. Und sie beide haben ihren Beleg, ja. Beide stützen sich auch eigentlich teilweise auf die gleichen Belege. Weil dieser Vers bedeutet ja, Allah hat angeordnet diesen Vers, dass man sein Gesicht waschen soll. Und die einen haben gesagt, wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, sage ich ja jetzt schon, wenn ich mein Gesicht wasche und meinen Mund und meine Nase nicht ausspüle, habe ich sprachlich gesehen mein Gesicht gewaschen. Ja. Man kann nicht sagen, ich habe mein Gesicht nicht gewaschen. Und die anderen sagen, nein, offensichtlich die Nase und der Mund ist Teil des Gesichtes. Kann keiner widersprechen. Deswegen gehört es dazu. Und der Prophet Sallallahu hat das immer gemacht. Und deswegen ist es am besten, am sichersten, dass man auch sein Gesicht, wenn man sein Gesicht wäscht, immer die Nase und den Mund mitwäscht. Denn die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer ausnahmslos seinen Mund und seine Nase mitgewaschen hat, das weist darauf hin, dass die Ansicht, dass das Ausspülen des Mundes und der Nase Teil des Gesichtes ist, stark ist. Ja? Dass diese Ansicht stark ist und dass man sich auf jeden Fall danach halten sollte. Ja. Dann die zweite Pflichtteil beim Wudu, zweite Fard oder zweite Wajib, ist das Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen. Das Waschen der Hände von den Fingerspitzen bis zu den inklusive der Ellenbogen. Bis zu den Ellenbogen inklusive der Ellenbogen. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala hat er gesagt, und die Hände bis zu den Ellbogen, normalerweise könnte man denken, bis zu, das kann inklusive der Ellbogen sein oder auch exklusive. Aber hier damit ist gemeint, inklusive. Denn wenn ein Wort im Koran zwei Bedeutungen haben kann, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns vorgemacht, dann ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, die Erklärung des Koran. Und der Beweis dafür ist die Aussage im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, er wusch seine Hände, ghassala yadayhi hatta ashra'a fil 'udud. Und zwar waschte er seine beiden Hände, bis er zum Oberarm gelangt ist. Und wenn man zum Oberarm gelangt, dann sind die Ellbogen dabei gewesen. Na, das ist ein klarer Beweis dafür. Und auch die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, man ansari ila Allah, als Isa ibn Maryam a.s. sagte zu seinen Jüngern, wer sind meine Ansar ila Allah? Wortwörtlich normal würde man denken, zu Allah, aber hier ist gemeint, mit Allah, gegen die Feinde. Das ist auch ein Beweis dafür. Und auch hier waschen bedeutet wieder nicht streichen, sondern waschen. Das heißt, entweder man nimmt Wasser und kippt es auf die Hände, oder man lässt Wasser fließen über die Hände. Und jetzt mag es sein, manche Leute sagen, was ist mit dem Wasser, was man benutzt für ein Wudu? Wir wissen, man darf auch beim Wudu nicht verschwenderisch sein mit dem Wasser. Und ab wann gilt man als nicht verschwenderisch? Wenn man einfach den Hahn nicht zu weit aufdreht. So, wenn man so auftritt, wie man ihn eigentlich nur braucht, dann ist man inshallah nicht ein Verschwender mit dem Wasser. Ja. Auch wenn das Wasser die ganze Zeit fließt, man übertreibt einfach nicht und benutzt so viel Wasser, wie man benötigt. Der dritte Pflichtteil bei dem Wudu ist das Streichen über den Kopf. Und zwar über den gesamten Kopf. Und zu ihnen gehört auch die beiden Ohren. Die Aussage, und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagte in diesem gleichen Vers, und streicht euch über den Kopf. Und streicht euch über den Kopf. Und für die arabischsprachigen Brüder, biru'usikum, das da, diese Präposition, ist nicht tab'id, also bezeichnet hier nicht und kommt auch in der arabischen Sprache nicht vor als eine Bezeichnung für den Teil einer Sache, weil manche Leute begründen sich mit diesem Vers und sagen, dass man nur einen Teil des Kopfes waschen muss, biru'usikum, aber das ist hier nicht der Fall. Wie Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah darauf hingewiesen hat in Sharh al-Mumti', dass das eben nicht sprachlich korrekt ist, sondern man kann das nicht als Beweis nehmen, weil das da kommt niemals als Präposition vor, um einen Teil einer Sache zu bezeichnen. Na, wallahu a'lam. Und der Beweis dafür, dass die Ohren Teil des Kopfes sind und dass man die Ohren auf jeden Fall mit benetzen und mitstreichen muss, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über den die Meinung zu verschiedenen unter den Fuqaha entstand dadurch, dass der Hadith umstritten ist. Manche haben ihn als schwach eingestuft, manche haben ihn als Hassan eingestuft. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Dharqutni. Und der Sheikh Al-Albani rahimahullah hat ihn als sahih eingestuft bei Abu Dawud rahimahullah. Auf jeden Fall, auch wenn dieser Hadith nicht authentisch wäre, so ist es am sichersten, dass man auch seine Ohren mit benetzt, denn die Ohren sind ein Teil des Kopfes, wie dem Menschen einleuchtet. Und Bei Al-Hanafiya reicht es aus, indem man den Viertel des Kopfes oder den Viertel der Kopfhautfläche, wo die Haare sind, ja, ein Viertel dessen nur benetzt oder streicht darüber. Und zwar haben sie sich unter anderem gestützt auf den folgenden Hadith von Al-Mughira, radiallahu anhu, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seiner Stirn Masch gemacht und auf der Imama, also der Turban. Ja. Und sie haben gesagt, dass die Stirn ist etwa ein Viertel der Kopffläche. Die Stirn ist etwa so groß wie die Fingerbreiten und ist etwa ein Viertel der Kopffläche. Ja, so haben sie es sich darauf gestützt. Und deswegen gibt es einen Grundsatz bei ihnen, wenn man bei einer Sache den meisten Teil gemacht hat, dann ist der Gottesdienst schon einmal richtig. Dann ist der Gottesdienst schon einmal richtig. Damit ist gemeint zum Beispiel beim Tawaf, wenn man nur vier Atwaf, Ashwat gemacht hat, dann ist der Tawaf schon einmal gültig, auch wenn es vollständigerweise sieben sein müssen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Die zweite Sache ist, wie ich gesagt erwähnt habe, hier beim Wudu, beim Benetzen des Kopfes oder beim Streichen etwa im Kopf. Und na, wie dem auch sei, die Ansicht der Mehrheit ist die richtige Ansicht, weil sie stützen sich auf das, was der Prophet sallam stets gemacht hat, und es ist nicht überliefert worden, dass er irgendwie nur einen Teil seines Kopfes benetzt hat. Und wie offensichtlich ist, dass der Beleg, den sie erwähnt haben, bezüglich auf die Imame, bezieht sich auf die Imame. Zweitens, zweitens, dass beim Wudu braucht man auch gar nicht die Stirn streichen, sondern immer nur die Kopfhaare. Die Kopfhaare oder da wo die Kopfhaare normalerweise sind. Und deswegen ist dieser Hadith gilt nur für den Fall, dass man einen Turban anhat. Ansonsten nicht. Viertens, oder noch im Bezug auf die Kopfhaare, wenn jemand zum Beispiel lange Haare hat, dann haben manche Gelehrten gesagt, dass man die gesamten Haare dann überstreichen muss, auch wenn sie länger sind. Also zum Beispiel bei Frauen besonders, selbst wenn sie bis zur Hälfte der Schulter oder bis zur Hälfte des Rückens runtergehen müssen, müsste man die ganzen Haare bestreichen. Aber die richtige Ansicht ist, dass man das nicht braucht, sondern braucht nur diejenigen Haare bestreichen, die unmittelbar beim Kopf sind. Und alles, was beim Kopf herunterhängt, braucht man nicht mehr benetzen, denn das Wort im Arabischen Ra's, Kopf, kommt von Wort At-Tara'us. Und At-Tara'us ist die Höhe, Al-Ulu. Und alles, was eben herunterhängt, gehört nicht mehr zu dem Ra's dazu, und deswegen braucht man das nicht mehr überstreichen. Ja. Noch in Bezug auf das Kopfstreichen, man fängt vorne an, beim Voransatz an, geht nach hinten und kehrt wieder zurück nach vorne. Man fängt vorne an, geht nach hinten und kehrt wieder nach vorne zurück. Ja. Der vierte Pflichtteil beim Wudu sind die Füße. Und zwar die Füße bis zu den Knöcheln, wie Allah angeordnet hat. Und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und Al-Ka'b ist bei Ahl Sunnah al-Jama'a der Fußknöchel, dieser Fußknöchel. Und die Shia, Al-Rafita, bei ihnen ist Al-Ka'b in dem Fall der Fers, die Ferse. Und deswegen verrichten sie ihren Wudu, indem sie nicht den Fuß waschen bis zu den Fußknöcheln, sondern weniger als das. Und deswegen bei Ahl Sunnah al-Jama'a so ein Wudu ungültig. Und selbst wenn man zum Beispiel nachschlägt in dem Wörterbuch von Ibn Manzur, Lisan al-Arab, da findet man genau diesen Hinweis sogar, dass Al-Ka'b bei Shia ist das, wo die Ferse ist. Und bei den Sunniten ist es da, wo der Fußknöchel ist. Deswegen muss man die Füße waschen, bis inklusive der Fußknöchel. Bis inklusive der Fußknöchel. Und waschen wieder. Und nicht nur benetzen. Und auch das Wort Ila bis zu beinhaltet wiederum auch die Fußknöchel. die gesamten Fußknöchel sind ein Teil dessen, was man waschen muss. Denn auch hier gilt der gleiche Beleg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns vorgemacht. Und das heißt im Hadith, فَغَسَلَ يَدَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَرِجْلَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقُ. Das heißt, er wusch seine Hand oder waschte seine Hand, bis er zum Oberarm gelangte und seinen Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangte. Bis er zum Unterschenkel gelangte, As-Saqa. Und das ist die vollkommene Art, den Wudu zu verrichten. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Na. Und jetzt kommt die fünfte Pflicht beim Wudu. Und zwar At-Tartib, die Reihenfolge. Auch wenn sie nicht direkt offensichtlich wird aus dem Vers, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Reihenfolge vorgegeben, dass man erst einmal anfangen muss mit dem Gesicht und danach die Hände bis zu den Ellenbogen und danach den Streichen über den Kopf und danach das Waschen der Füße. Und dann hat er das hat er als Reihenfolge so uns aufgesagt. Und was darauf hinweist, dass diese Reihenfolge auch beabsichtigt ist, ist die Tatsache, dass er Folgendes gesagt hat. Er ordnete uns an, erst einmal, er sagte, oh, ihr glaubt, wenn ihr zum Gebet aufsteht, dann wascht euch das Gesicht. Erstes Waschen. Zweitens, und die Hände bis zu den Ellbogen wieder waschen. Und dann sagt er, und streicht euch über den Kopf. Das kommt dazwischen rein. Und dann wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln und das wieder waschen. Ja? Und wenn die Reihenfolge anders gewesen wäre, dann wäre es sprachlich einfacher gewesen zu sagen, wascht euch erstmal das Gesicht, dann die Ellbogen, dann die Füße und dann streicht euch über den Kopf. Aber dass er das Streichen über den Kopf reingebracht hat, bevor man die Füße waschen muss, das weist darauf hin, dass die Reihenfolge beabsichtigt ist. Dass die Reihenfolge beabsichtigt ist und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es immer so gemacht hat, ist ein Beweis dafür, dass wir es auch so machen müssen und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Wudu nicht annimmt, wenn man es anders macht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. Das ist der Wudu, ohne dem Allah kein Gebet annehmen wird. هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به. Das heißt, das ist ein Wudu, ohne dem Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, das Gebet nicht annehmen wird. Und der Hadith ist bei As-Silsila As-Sahiha. Na. Und jetzt gibt es noch den sechste Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu. Und zwar Al-Mualah. Al-Mualah bezeichnet nichts anderes, als dass man diese Körperteile, die man wischt, hintereinander wischt. Und jeder stimmt dir überein, das ist vom logischen Standpunkt her, dass wenn man angenommen jetzt die Hände wäscht und dann essen geht, Entschuldigung, erstmal sein Gesicht wäscht und dann essen geht und danach die Hände wäscht, dass das kein zusammenhängender Gottesdienst ist. Und der Gottesdienst muss hintereinander ausgeführt werden. Diese Körperteile müssen hintereinander gewaschen werden. Und es gibt auch einen Beweis dafür, dass Mualah ein Bestandteil vom Wudu ist. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer diese Körperteile hintereinander gewaschen. Und er sah eines Tages einen Mann, der die Gebetswaschung vollzogen hatte und einen Teil an seinem Fuß nicht gewaschen hatte. Und das war so klein wie etwa ein Fingernagel. Und also darüber hat er kein Wasser gegossen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm angeordnet, dass er den Wudu richtig machen soll. Und er hat gesagt, irji' fa'ahsin wudu'ak, das heißt, kehre zurück und mache dein Wudu auf die beste Art und Weise, oder auf die richtige Art und Weise, oder auf die gute Art und Weise, auf die vollkommene Art und Weise. Und in einem anderen Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem Betenden angeordnet, dass er erstens sein Wudu neu machen soll, und zweitens sein Gebet noch einmal verrichten soll. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud und Ibn Majah. Und das weist darauf hin, Denn er hat praktisch sein Wudu nicht vollständig durchgeführt. Und gerade wenn es sich auf den Fuß bezieht, der Fuß ist das Letzte, was man waschen muss. Man hat seinen Fuß nicht richtig gewaschen und fängt an zu beten. Sein Gebet ist natürlich ungültig und er soll seinen ganzen Wudu nochmal verrichten. Man könnte ja denken, es würde reichen, wenn er seinen Fuß einfach wäscht, zu Ende wäscht. Aber nein. Und das ist ein Beweis dafür, dass das Al-Mu'alah eine Voraussetzung oder ein Bestandteil des Wudu ist und auf jeden Fall eingehalten werden muss. Doch, was ist der Zeitraum? Wie viel Zeit darf denn verstreichen zwischen dem Waschen eines Körperteils und dem nächsten? Die Gelehrten haben unter anderem Folgendes gesagt, und zwar, solange der zweite von zwei Körperteilen, solange der erste von zwei Körperteilen, die man miteinander waschen muss, nicht schon getrocknet ist, ist man den zweiten nicht. Ja. Das ist aber nur ein ungefährer Maßstab, weil es kann sein, dass im Sommer die Körperteile schneller trocknen, ja, und im Winter weniger trocknen, nicht so schnell trocknen, ja. Deswegen, das ist ein ungefährer Maßstab, an dem man sich halten soll. Aber wenn man zum Beispiel irgendetwas tun muss, was man tun muss, damit der Wudu überhaupt stattfinden kann, dann ist die Unterbrechung kein Problem. Zum Beispiel, ich mache Wudu und dann geht mir das Wasser aus und ich laufe zum nächsten Wasserspender oder zur nächsten Moschee, um Wudu zu machen. Das ist kein Problem, denn dieser Weg, den ich mache, ist eigentlich ein Teil des Wudu. Ich muss ihn machen, damit ich mein Wudu vollrichten kann. Das ist erlaubt und kein Problem und gilt jetzt nicht als Unterbrechung zwischen dem Wudu, der den Mu'alah irgendwie ins Wanken bringt. Ja. Ja. Und man soll eben nach bestem Willen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, soweit man kann. Und das sind die Pflichten des Wudu, die man überhaupt auf jeden Fall vollrichten muss. Und die Ulama, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen, sind sich uneinig über folgende Pflicht nach manchen Gelehrten, und zwar At-Tasmiyah, das Sagen von Bismillah. Nach manchen Ulama ist das Sagen von Bismillah eine Pflicht. Manche haben gesagt, es ist eine Sunnah. Und bei allen ist es gesetzlich, Mashru', man soll es tun. Bei allen soll man es tun. Und man soll es auf keinen Fall unterlassen. Allein schon, weil manche Gelehrten gesagt haben, dass es Pflicht ist. Und zwar, dass man eben sagt, Bismillah, im Namen Allahs. Und die Meinungsverschiedenheit kommt daher, weil es einen Hadith gibt, der dies besagt. Und zwar sagte in einem Hadith der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La wudu'a liman lam yusammi. Das heißt, kein Wudu' für denjenigen, der nicht Bismillah sagt. Die Mehrheit der Ulama haben ihn für schwach eingestuft. Unter ihnen Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal war auch ein großer Hadith-Gelehrter, wie wir wissen. Und sie haben das begründet mit der Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, den wir vorgelesen haben, den die Basmala nicht erwähnt hat. Er hat nicht gesagt, sagt Bismillah. Und was auch ein sehr starker Beleg ist dafür, dass die Basmala keine Pflicht ist beim Wudu, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in keinen der Hadithe, wo er den Wudu vorgemacht hat, und in keinen der Hadithe, wo ein Sahabi den Wudu vorgemacht hat, zum Lehren, hat niemand von ihnen gesagt, am Anfang, man muss Bismillah sagen. Ja? Und das ist ein starker Beweis dafür. In keinem Hadith, zum Beispiel bei Bukhari, bei Muslim, heißt es, dass ein Sahabi Wudu vorgemacht hat, oder der Prophet Wudu vorgemacht hat, und Bismillah gesagt hat, dass man das sagen muss, damit der Wudu gültig ist, ja. Oder überhaupt, wenn es darum ging, den Wudu zu beschreiben, wie er durchgezogen wird, ist niemals die Basmala erwähnt worden. Ja? Und das ist ein starker Beweis dafür, dass die Basmala keine Voraussetzung ist für die Gültigkeit oder kein Bestandteil des Wudu. Und andere Ulama haben die verschiedenen Hadithe, die darüber überliefert sind, über die Basmala zusammengefügt und gesagt, dass sie sich gegenseitig stärken. Und wenn er authentisch sein sollte, dann bedeutet er nicht, dass es Pflicht ist, sondern bedeutet er, dass es zur Vollständigkeit gehört. Dass es zur Vollständigkeit gehört. Denn selbst wenn der Hadith Hassan würde durch die verschiedenen Überlieferungswege, dann wird er niemals argumentieren kann gegen die Hadithe bei Al-Bukhari bei Muslim, denn das ist aus Sahihain, ein Hadith, der Sahih ist, kann niemals übertrumpft werden von einem Hadith, der Hassan ist. Na. Und die Weisheit, und Allah weiß es am besten, warum ausgerechnet diese vier Körperteile gewaschen werden, sind, denn sie sind die Körperteile, mit denen man Sünden auf sich lädt, und deswegen ist es am sinnvollsten, dass man diese Körperteile auch wäscht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns ja mitgeteilt, dass man, wenn man sein Wudu vollzieht, dass einem die Sünden mit ausgewaschen werden, und nachdem man den Wudu vollzogen hat und sich körperlich gereinigt hat, reinigt man sich auch noch innerlich, indem man die Shahada ausspricht, wie wir inshallah sehen werden, wenn wir über die Sunan des Wudu sprechen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja gesagt, ma minkum min ahad yatawadda fayusbiru al-wudu'a thumma yaqul. Es gibt keinen von, also jeder von euch, man soll so drehen, jeder von euch, der Wudu vollzieht und den Wudu vollkommen macht, also auf die beste Art und Weise vollzieht, und danach sagt, ashhadu an la ilaha illallah wahdah, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, er ist ein einziger, la sharika lah, er hat keinen Teilhaber, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist, illa futihat lahu abwabul jannatu thamaniyah yadkhuru min ayyiha sha'a, dann werden ihm die 8 Türen des Paradieses geöffnet und er darf sich aussuchen, durch welches er hineintreten möchte. Und der Hadith ist bei Muslim, bei Ahmad und bei Abu Dawud. Na. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt im Koran, dass er es uns nicht schwer machen möchte, sondern dass er es uns leicht machen möchte. Er sagte, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجَ, Allah möchte auf euch keine Bedrängnis legen. ولكن يريد ليطهركم, doch vielmehr möchte er euch reinigen, وليتم نعمته عليكم, und auf dass er seine Gnade euch gegenüber vollendet, لعلكم تشكرون, auf dass ihr dankbar sein möget. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Dankbaren machen. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang des Verses, يا أيها الذين آمنوا, o die ihr glaubt, weist darauf hin, dass er diejenigen anspricht, die in ihrem Herzen Glauben haben, und nicht die anspricht, die keinen Glauben haben. Und dass es darauf hinweist, dass diejenigen, die ihren Wudu vollziehen, diejenigen sind, die gläubige Menschen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt in einem Hadith bei Ibn Majah und Malik und Ahmad und Ad-Darim und der Hadith Sahih. Er sagte, wala, in einem längeren Hadith, وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٍ, und nur ein Gläubiger achtet darauf, dass er immer Wudu hat. Und nur ein Gläubiger achtet darauf, dass er immer Wudu hat. Damit ist gemeint, wenn man vollständigen Glauben haben möchte, dann hat man auch 24 Stunden lang Wudu. Das heißt, man geht vorm Schlafen, hat Wudu, wenn man aufwacht, hat Wudu. Und jedes Mal, wenn der Wudu weg ist, macht man wieder neu Wudu. Und das ist ein Zeichen, dass man Glauben hat. Das bedeutet aber nicht, dass man immer Wudu hat, dass man vollständigen Glauben hat. Nein, aber es bedeutet, dass man erst vollständigen Glauben haben kann, wenn man Wudu hat 24 Stunden lang. والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.